Kasbek Taisayev, Leiter der Delegation der Parlamentariergruppe für russisch-koreanische Freundschaft in der Staatsduma Russlands und Sekretär des ZK der KP der Russischen Föderation, besichtigte während seines Besuchs in der TVRK vor der Heimkehr die Baustelle der Ryomyong-Straße und gewährte einem Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview. Er sagte, er habe gar nicht daran gedacht, dass in einem so kurzen Zeitraum diese neue moderne Straße aufgebaut worden sei. Voller Bewunderung habe er die großartige Straße, die kurz vor Vollendung stehe, gesehen. Alle epokalen Ereignisse und Wundertaten Koreas seien losgelöst von der klugen Führung von Kim Jong-un undenkbar. Er werde um die weitere Entwicklung der Freundschaft zwischen den beiden Ländern all seine Mühe geben.